Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer iOS App und zwar der App Abgefahren von Abgefahren GmbH. Gratis App, Universal App, Versionsnummer 7.0.9 liegt vor, 50,5 MB groß, Sprache Deutsch, erfordert iOS 8.2 oder neuer und hat bei 686 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Das ist ja schon mal ordentlich. Ich lese einmal die Beschreibung vor. Lade jetzt Abgefahren oder App gefahren auf dein iPhone oder iPad und verpasse keine Gratis-Apps und kostenlose Spiele mehr. Im App Store tummeln sich mittlerweile mehr als 2 Millionen Applikationen. Wer soll da noch den Überblick behalten? Mit einer erfahrenen Redaktion beobachtet Abgefahren den App Store jeden Tag genau und berichtet über die neuesten Meldungen rund um die beliebten Apple-Produkte. Jetzt neu. Wir haben die App komplett neu entwickelt und keine Codezeile auf der anderen gelassen. Abgefahren läuft jetzt noch schneller und zuverlässiger. Außerdem werden wir in den kommenden Wochen einige neue Funktionen nachliefern. Abgefahren 7.0 bietet unter anderem folgende Neuerungen. Verbessertes Design, schnellere Ladezeiten und Push-Mitteilungen, zuverlässige Synchronisation von Preisalarm, Lesezeichen und gelesenen Artikeln. Das ist ja auch die Seite abgefahren.de, wenn mich nicht alles täuscht. Ihr könnt euch da anmelden. Es ist ein Blog, ihr könnt natürlich irgendwie kommentieren etc. pp. Und in der App gibt es halt auch noch irgendwie Preisalarm und Hinweise, wenn Apps denn billiger sind, gratis sind, reduziert sind etc. Um nur einige der Funktionen zu nennen. Wegen dem Ticker für die Apps würde ich sagen, ja, feine App. Überhaupt sieht die App gut aus, läuft einwandfrei, läuft schnell, gibt's überhaupt nichts dran zu meckern. Wenn man sich jetzt diese App laden sollte, um den Blog zu lesen, dann, da tue ich mich überhaupt ein bisschen schwer mit Apps von Blogs. Ich habe damals auch daran gedacht, sowas zu haben mal, aber mit den mobilen angepassten Seiten brauche ich keine extra App dafür. Meine Meinung. Kann natürlich jeder da draußen anders sehen. Wer ein regelmäßiger Abgefahren-Leser ist, der kriegt natürlich dann auch Push-Mitteilungen für neue Artikel und so weiter. Wer diese Überblick über die Apps haben will, der sollte sich die App auch laden. Wenn man einfach nur ab und zu den Blog lesen will, dann abonniert ihr es entweder im RSS-Reader oder geht auf die Website oder so. So habe ich das jedenfalls. Also weder eine Download-Empfehlung noch keine Download-Empfehlung. Das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.